frei. Die Gruppe stellt die Schritte neu, bereit zur Reisezeit. Mara tritt vor. Peter auf die Brust voll Groll. Er fordert Wahl, er fordert Thron, doch schon die Stimmen klingen. Denn jeder hat gezahlt in Kasse ein, man kann einander bringen. Kein Platz für Spott in unserem Bund, wir stehen zusammen stark. Wer Hohn sieht, fällt vor unserem Blick, wir schicken ihn zum Markt. Wer tut der Schwachen Hohn und Spott, der trägt den Preis allein. Der Hand, sie streuen sie wie ein Hohn. Sie kippen Münz und Blatt zu Boden, zeigen ihm den Thron. Geh fort, so fällt der Satz, die Stimmen hart wie Stein. Du zahltest mit, doch nicht dein Recht, dein Platz ist nicht mehr fein. Peter spuckt Beschimpfung aus, trifft Mara mit dem Wort. Paul sieht rot, die Faust fällt hart. Zerreißt das Tor! Ein Tritt, ein Fall, ein stolzer Mann, er taumelt durch die Luft. Die Ehre fiel, die Gruppe steht und stinkt des Prahlers Duft. Rauswurf, Wurfswurf, fort von uns, die Wand ist jetzt gemacht. Rauswurf, Rauswurf, zieh allein, die Nacht wird deine Wacht. Wir stehen als Kreis, wir stehen als Band, die Schmach bleibt nicht bestehen. Wer spottet über Schwache hier, den lassen wir Unsere Wege gingen weiter.